Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre. Bin zu Hause rausgeflogen. Hab Scheiße gebaut, hab meine Lehrstelle verloren. Durch Drogenkonsum. Crystal Meth. Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Das ist die Hülse. Das ist die totale Dröhnung! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem fröhlichen Reigen der Abhängigkeiten. Ins Zentrum haben wir eine Stadt gestellt, in der die Bewohner komisch sprechen, aber wo tun sie das nicht? Sie werden sich trotzdem fragen, warum denn da? Warum denn die? Warum denn ausgerechnet in der Zone? Aus demselben Grund, aus dem man Obst nicht essen kann, sondern Kirschen oder Bananen. Oder Erdbeeren oder Ananas oder Physalis. Oder. Die Wahrheit ist immer konkret. Wenn Sie sich Fragen, die Sie sich besser nicht laut am Arbeitsplatz zu stellen wagen, haben wir unser Ziel erreicht. Wir haben nicht Kosten noch Mühen gescheut, mitten reinzustoßen in ein Herz, durch das die Droge Methamphetamin pulsiert. Das aber Ihres und unseres sein könnte. Methamphetamin. Das ist doch Schrott. Sehen Sie es als Einladung zum Fragen. Fragen Sie sich, warum wir? Ja, wir, das ist eine Setzung, Mann. Warum wir so unterirdisch blöd sind? Wenn wir nicht auf irgendwas warten, auf sie, auf ihn, auf die Gelegenheit zur Flucht, die Lücke zum Angriff, dann hetzen wir unserer eigenen Zeit hinterher. Auf dem Unweg vom Job über Pubs im Pflegeheim zum Geschäftsessen mit gestressten Zwangsindividualisten bringe ich noch schnell wen zum Kinderpilates. Wer hat denn den Termin vorgeschlagen? Ups, war ich. Oder wir lassen uns vom eigenen Ego schindludern. Hä? Wäre ich nur zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee am Start gewesen. Am Stießen, ja? Ich hätte meine eigene Insel gepflanzt. Ins Archipel der flachen Hierarchien und freien Gruppen. Die Kunst bei der Verstellung bei der Teamarbeit besteht darin, sich zu benehmen, als wende man sich an andere Angestellte. Als wäre der Chef gar nicht da. Dann hätte ich endlich werden können, wer ich wirklich bin. Nebenbei wäre vielleicht auch das Auto bezahlt, die Rente gepampert, mein Name in die Ewigkeit geritzt. Aber nein. Ich musste ja mit dir, mein geliebter Klotz am Bein, auf einer Wartebank in irgendeinem Center verschimmeln und den Baulücken den Platz für meine Ideen beim Schwinden zusehen. Zugewuchert von dem, was wir uns bislang schon zu Schulden kommen ließen. Danach noch auf einen Sprung ins Büro. Ich musste ja. Sie hören. Hörspiel von Dirk Lauke. Mir ist kalt! Zweite Fassung. Leben und Scheitern in Mirane. Entschuldigen Sie bitte, es gibt doch hier so viele Crystal Meth Abhängige. Aber ich muss auf Arbeit. Üben wir diese Arbeit. Naja, so schlimm kann es nicht sein. Prozentual ist das bestimmt gering. Es gibt doch hier so viel Kriminalität. Kann ich hier nicht sein. Also mich hat noch jeder überfallen. Also ich bin zufrieden. Ruhig. Ich wohne drüben in der Geigestraße, da ist Ruhe. Aber es gibt doch hier so viele Drogenabhängige. Weiß ich auch nicht. Kümmere ich mich nicht drum. Kennen Sie Drogenabhängige? Nee. Kann ich Ihnen nicht helfen mit sowas. Nee. Kümmere ich mich auch nicht drum, ehrlich gesagt. Kriminalität? Nee, gibt's keine. Noch nicht. Ne? Sind Sie nur noch freie Presse? Wissen Sie, da müssen Sie vielleicht mit dem Bürgermeister reden. Der weiß das bestimmt am allerbesten. Denn ich kann das nicht beurteilen. Ich komme mit so vielen Menschen nicht zusammen. Im Moment habe ich keine freie Presse oder sonstiges. Ich kann Ihnen da wirklich keine Auskunft geben. Weil es gibt hier so viele Drogenabhängige. Deswegen. Aha. Es hatte mal welche gegeben, aber in der letzten Zeit habe ich nichts gehört. Ne? Kann sein unter den Jugendlichen, aber im Großen und Ganzen haben wir Ruhe. Wie kommen Sie denn überhaupt auf diese Frage? Ich kann Ihnen da schon was dazu sagen. In Mirane wohnen vorwiegend viel ältere Leute. Von wem ist denn das, was Sie machen? Für den WDR. Wie kommen Sie denn da hierher? Vom WDR? Den kriege ich gar nicht mehr ran. Dann haben Sie uns weggenommen. Das ist eine Sauerei, zum Beispiel. Da können Sie mal was drüber sagen. Warum können wir keinen WDR mehr kriegen hier? Und Marana war immer eine sehr friedliche Stadt. Und die Menschen, die hier alle gearbeitet haben, die wollen in Ruhe ihren Lebensabend erleben. Die Jugend macht fort. In der Großstädte. Nach dem Westen. Die gehen arbeiten nachher. Ist ja logisch. Viele Leute sagen mir, wir haben eigentlich kein Problem. Sie sind da so mit der Erste, der sagen, ja, das gibt's. Ja, dann gucken sie wahrscheinlich weg hier. Sie wissen das alle, dass wir das Problem hier haben. Mit den Drogen und Kriminalität hier, Einbrüche und solche Sachen. Fahrraddiebstähle ohne Ende. Und das verstehe ich nicht, dass die Leute hier dann sagen, nee, haben wir nicht. So, na, da sehen Sie mal. Meran ist ein schönes Städtchen, ne? Haben Sie bestimmt schon gesehen, ne? Er war eigentlich ruhig. Er war eben ein Pechvogel. Wenn er gefallen ist, gleich was gebrochen. Oder waren wir schwimmen, ihn einer ins Gesicht gesprungen, Nasenbein gebrochen. Fahrrad gefahren, Schlüsselbein gebrochen. Und so ging das. Wir waren in den Pilze, wir waren auch immer in Urlaub. Das ging nachher mit der Lehre los. Aber wie genau, ehe ich das auch gemerkt habe, das ging ja über Jahre hinweg. Ich bin auf Arbeit, ich konnte gar nicht mehr mich konzentrieren. Na, das war... Das geht einem nur durch den Kopf, dann nach Hause, ins Bett und rum und rum. Man kann nicht schlafen. Man sieht da Dinge. Und dann hat er ja draußen gewohnt, wo ich wohne. Und dann bin ich auch mal früh los und da war er total abgedreht. So was habe ich noch nicht gesehen. Ich bin um 8 auf Arbeit, um 3 nach Hause. Um 4 rief mich einer aus dem Haus an. Da war der den ganzen Tag auf dem Parkplatz umgeirrt. Sowas von durchgeschwitzt, der war gar nicht da. Und da war das Ordnungsamt und die haben ihn in seine Wohnung gebracht und da reingesetzt. Und sind dann wieder gegangen. Und er war der Meinung, in der Wohnung sind welche und ist dann wieder raus und so lange rumgeirrt, bis ich von der Arbeit kam. Da habe ich dann einen Krankenwagen gerufen. Ja, die müssen arbeiten, müssten die. Unter Aufsicht, straff, zwangsmäßig arbeiten, aber straffe arbeiten unter Aufsicht. Und das muss wehtun, wenn die richtig arbeiten müssten. Gibt genug Arbeit. Ich will lieber was sagen. Zu Hitlers Zeiten, der Arbeitsdienst, der da stattgefunden hat, das war gut. Ich wollte nachts auch schlafen, aber wenn da einem die Nacht um 2 da stand und wollte 5 € haben, was machst du denn? Arbeiten. Du hältst 2-mal dagegen. Du legst dich mit den nachts an, aber irgendwann ist dann die Kraft alle und du sagst dir, komm, gib ihm die 5 €. Du musst morgen früh um 6 wieder arbeiten gehen. Sicher macht man das und das ist ja gerade der Fehler. Der Arbeitssinn hat sich ganz anders entwickelt. Aber sich jeden Tag und immer wieder aufs Neue mit dem Thema so auseinandersetzen, das kostet viel Kraft und das geht ja nicht bloß eine Woche oder 14 Tage oder einen Monat. Wir reden von Jahren oder Jahrzehnten. Und das kostet so viel Kraft. Ich sage immer, das Problem, was wir haben, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Bei uns ging es, bei meinen Eltern, da ging es noch straff zu. Die Ursachen liegen nie nur im Elternhaus. Die liegen in der Schule, die liegen im Freundeskreis, die liegen überall, in den Medien, sonst wo. Bei uns wird heute noch sparsam gelebt. Bei uns wird kein Brot weggeschmissen, da werden keine Essenreste weggeschmissen. Sind da mal ein paar Makroni übrig, die waren abends noch aufgebraten oder was. Aber wie sind die Leute, die, wenn sie mal in so ein Neubauviertel, in so ein Aschegiebel reingucken, da kennen sie was erleben, was da drin liegt. Und ich weiß, ich habe keine Schuld. Ich habe genug gemacht. Brote, halbe Brote und Essen und alles. Es wird viel, viel vernichtet. Und unsere Gesellschaft sagt halt, nee, du musst halt früh pünktlich auf Arbeit gehen und dann diese 8-9 Stunden, manche auch 12 Stunden durcharbeiten. Bei uns waren, wenn Kartoffeln ein paar übrig geblieben wären, da waren ein paar Bratkartoffeln gemacht. Und das wollen die nicht. Die Kartoffeln wollen die erstmal nicht mehr. Die haben wir früher gegessen. Die haben wir getrocknet, dann haben wir sie gemahlen, dann haben wir auch noch eine Suppe drin gemacht. Was machen sie hier eigentlich? Jetzt geh doch endlich an. Geh an! Geh endlich an, du verfickte Scheiße! Am Ende der Geschichte steht mitten im Brachland eine Ortschaft. Eine Stadt oder wie man das nennt. Ausrangierte Gebäude. Davor eine Restnatur. Verschnittene Hecken und Stiefmütterchen in Beeten. Wovor wir Schiss haben, wird gezähmt. Und drei Beine eines Grills draufgerammt. Francis, wo sind die Streichhölzer? Ewig Urlaub? Maschinen nehmen uns die Arbeit weg? Jeder nach seinen Bedürfnissen? Nicht träumen, Karl Liebknecht. Wo die verfickten Streichhölzer sind? Komm, du hast sie doch schon wieder verkramt, Francis. Boah, dauernd ist alles irgendwo anders. Der Mann steht da vorm Schweinebauch. Was scheiße denn finden, wenn ich du, Francis, ja? Ich nicht. Ledernacken glühen rot. Die Woche über weg mit Zeitarbeit auf der Montage. Ich bin zu doof, ja? Ich bin zu blöd. Ich bin zum Gucken zu dämlich. Ey, hallo, ich red mit dir. Die Frau rührt im Salat. Nachher noch Nachtschicht im anderen Pflegeheim. Ah, da sind sie ja. Was hast du gleich gesagt? Die Kinder keine Kinder mehr, klauen heimlich Bier. Genau, bin ich hier sie krauen die Dyslexie des Haustiers Ramses, der auf Kommando Fliegen frisst oder tot spielt. Wo sind denn jetzt die Scheißteller schon wieder? Oder vor den Fremden warnt. Wo sind die verfickten Scheißteller schon wieder? Sie sieht ihn ohne hinzusehen, den Göttergatten. Drecksladen! Bis der Tod euch scheidet. Wo kam die Sonne runter diese Woche? Bei Bielefeld? Markleberg? Castrop Rauxel? Wo zur Hölle liegt denn das? Du lass doch den Köter in Ruhe, Francis. Gelernt hat er mal, Waggons zu bauen. Ramses! Dann ein Werk für Waggonbau abzubauen. Wir hätten die Dreckstöle in den Kanal werfen sollen. Aber keiner hört auf meine Mutter. Er hat nie große Worte verloren. Ramses! Sitz! Vielleicht, wie beschissen man sich vorkommt, seinen Kindern was über Verpflichtung zu erzählen, sie sehen sie doch nirgendwo. Jetzt hol die Teller! Ja, vielleicht hat er das mal gesagt. Auf einer Fahrt im Auto von der Zeitarbeitsfirma zurück. Wird aber auch Zeit. Noch länger und die Maden kommen schon wieder raus. Genug gerührt. Zu Tisch! Gleich geht's zur Nachtschicht. Es wird gegessen! Geht alles seinen Gang. Soll ich vielleicht noch tanzen? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Also ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, machst du Party? Ich mach Party, aber nur am Wochenende. Wir sind jetzt hier in der Orwo. Organisiertes Wohnen. Also die meisten Leute hier, die nehmen halt Drogen, harte Drogen, bis hin zum Meth und ja. Also wenn die sich draußen eine Bahn Meth reinziehen, dann interessiert es die Leute hier drinnen nicht. Sag ich jetzt mal so. Außer die bauen dann halt Mist hier drinnen, unter Drogen. Wenn jemand unter Drogen steht oder halt unter Alkohol, so dann ein falsches Wort. Na, man unterhält sich und dann geht's zum Beispiel, da beleidigt deine Mutter. Und dann kommen solche Konflikte dann zustande. Dann scheppert's im Karton und dann Und dann Bams. So. Nochmal zur Frage, wie wirkt Christel? Euphorierend. Ist das richtig gesagt? Ja, ne? Es macht euphorisch. Okay, wo waren wir? Na, ob wir uns schon vorher kannten. Was haben wir gemacht? Zum Beispiel zusammen in das Spielo gegangen. Damals. Oder halt zusammen einfach nur abgehangen halt. Abgehangen und miteinander gequatscht und ist nicht mal rausgegangen oder so. Ja, oder früher auf Partys, da gab es ordentlich Session. Zum Beispiel BAN, Bundesrepublik Neustadt, ist das, in Dresden. Das war eigentlich das allererste Mal, wo wir zusammen was gezogen haben, das weißt du noch. Weißt du das noch? Ja, ja. Das macht dich stärker, das macht dich cooler. Oder? Sag was. An dem Abend war es krass, ne? Sag ich mal, da bin ich, also nach Abstinenz, 8 Monaten, bin ich wieder reingegangen, sozusagen. Da hab ich dann das erste Mal wieder was konsumiert. Ja. Warum, gab's eine Krise oder irgendwie? Oder war es einfach eine Beziehungskrise, sagen wir es mal so. Ja, und dann kam halt eins zum anderen und ja, dann haben wir uns kurz unterhalten und dann ging es halt um Stoff. Dann kam man halt auf die Sache mit dem Stoff. Ja, und dann das erste Mal was konsumiert, oder? Ja, in dem Moment war es alles cool und so, aber ich habe mich, glaube ich, dann richtig krass reingesteigert, sag ich mal. Weil ich habe dann zum Beispiel sie angerufen und habe ihr dann erstmal ein paar Texte erzählt. So, ich glaube, das letzte Telefonat, das ging, glaube ich, 4 Stunden oder so. Also es war richtig krass, ja. 4 Stunden. Ich gerade hier in Marane. Hier kriegst du eher, was Christel irgendwo zu kaufen, als was weiß ich, als Zigaretten, wenn du nicht alt genug bist. Das gibt's immer und überall. Ja, und es wird immer billiger, immer billiger. Was kostet sowas denn? 60 Euro, das Gramm. Und wie lange zehrt man von einem Gramm? Also bei mir ist das nicht mehr viel, also bei mir heißt das vielleicht 3 Tage. Und bei ihm wird es jetzt locker eine 1,5 Wochen reichen. Ja. Ich habe manchmal, ich habe Abende gehabt, da habe ich ein Gramm an einem Abendblatt gemacht. Aber jetzt auf Christel, du kannst, du bist halt total drin in dem Geschehen. Ne? Du kannst das halt alles so momentan nachfühlen und genau das äußerst du halt. Und da kannst du dich auch richtig reinsteigern. Also du kannst dich äußern, muss ich sagen, also du kannst dich richtig verbal preisgeben. Eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Na, du bist auf jeden Fall zielstrebig, aber im Laufe des Gesprächs tut sich das dann trotzdem ein bisschen verschieben, was du dann nicht so sehr mitkriegst. Ne? Aber auf jeden Fall, du hast das Gefühl, dass du auf jeden Fall auf einer Linie bist und auf jeden Fall das willst und das halt auch damit aussagen willst. Ne? Also ich habe kaum noch Zähne im Mund mit 33 Jahren. Erzähl mal, wie es bei mir aussieht. Ja, von der Hygiene her kann es besser sein. Ist richtig. Crystal Meth Geruch. Und das nimmt halt deine Umwelt auch alles wahr. Bei mir sieht es dann aus wie bei einem Messi manchmal in der Wohnung. Ich muss sagen, ich habe das nach 8 Monaten hab ich's unterschätzt. Ich habe gedacht, so, jetzt nimmst du eben mal was und das ist dann okay. Dann ist das Thema wieder abgeschlossen und es fetzt ja nicht so. Aber das war das ganze Gegenteil. Es hat halt Bock gemacht, Laune. Laune auf mehr, ne? Ja. Ich zieh's durch die Nase oder rauch's? Seit 18 Jahren. Und seitdem straff dabei. Und ohne Drogen gibt's keinen Tag, wo ich mal lächeln kann, glaub ich. Weißt du, halt ab dem Tag, dann habe ich dir halt auch wieder das so ein bisschen schmackhaft gemacht, eigentlich, ne? Also mehr oder weniger ungewollt halt. Ja, es ist halt dumm gelaufen, ne? Also, na, Vorwürfe macht man sich dann schon ein bisschen, aber. Im Endeffekt weiß ja trotzdem jeder, was er macht, ne? Gedichte eines alternden Punks. Gedicht Nummer uno war Schrott. Suchen Sie es in der kalten Glut eines Holzkohlegrills unter den Resten von Zigaretten im Park. Wir gehen ja jetzt schon, der Sozialarbeiter und meine Wenigkeit, wir gehen jetzt schon an Schulen, wo ich mich dann halt auch oute in dem Sinne, dass ich halt eine betroffene Mutti bin. Die ersten Fragen sind zum Beispiel, woran erkenne ich denn, dass mein Kind überhaupt abhängig ist oder Drogen nimmt? Ja, man erkennt es einfach nicht am Anfang. Bei meinen ist es so gewesen, da war in der Pubertätsphase mit 13. So. Und da ging das los, dass der halt auf Möpfisch geworden ist und oder dann den ganzen Tag nur auf dem Sofa gelegen hat und halt, wie man heutzutage sagt, chillt. Ne? Und ich habe das wirklich erst zum Schluss mitgekriegt, dass der abhängig ist. Vor allem die tricksen ja der erste Zeit, die sind ja nicht ehrlich. Das kann man nicht beeinflussen. Und bei unseren haben wir uns gefragt, warum er so ist. Und wussten, er ist ja geltungsbedürftig. Und von daher hat er sich immer zu Älteren hingezogen gefühlt und rutscht einem in die Szene rein. Ich habe ja dann auch mit dem Jugendamt gearbeitet oder versucht zu arbeiten. Die konnten mir aber mehr oder weniger auch nicht helfen. Die haben eben nachher gesagt, weil er an der Lehre stand, ich soll dem Lehrmeister das eben sagen, mit dem Risiko, dass er die Lehre verliert. Oder ich soll es bleiben lassen und muss mir aber mal den Vorwurf machen, dass ich eben nicht gehandelt habe. Ich habe quasi die Karre in den Dreck fahren lassen. Und wo sind die Papis? Weg. Gibt keine Papis. Meine Kinder hatten keine besonders schöne Kindheit. Ich war verheiratet 10 Jahre. Und mein Mann hat mich auch geschlagen, also ich musste immer zusehen, dass meine Kinder in der Spur gelaufen sind, sozusagen. Also wenn der gnädige Herr von der Kneipe nach Hause kam, habe ich die Klappe zu halten oder habe seine Saufkumpanen noch zu bewirtschaften gehabt in der Nacht über. Früh habe ich dann meine Kinder in die Schule geschickt oder in den Kindergarten geschickt Und dann habe ich mich erstmal um den Haushalt halbwegs gekümmert, wie ich es konnte, trotz körperlichen Wehwehchen. Und wenn der gnädige Herr dann mal munter geworden ist, haben die Kinder, wenn die wieder da waren, ruhig zu sein. Und so sind die auf die Straße gekommen. Da sind die halt in den Wald gerannt und haben ihren Ding alleine gemacht, ohne dass ich da groß Kontrolle hatte. Also ich kann meinen Kindern das eigentlich gar nicht wieder gut machen. Ich hätte mich viel eher scheiden lassen müssen. Den Vorwurf mache ich mir. Also mein Mann würde definitiv nicht mit zu der Gruppe kommen. Er fragt mich konstant, was für Gespräche waren. Oder ich erzähle ihm das. Er hört auch zu, aber er möchte nicht tiefgründiger gucken in die Gruppe. Er steht dazu, dass er ein drogenabhängiges Kind haben, aber er steht noch nicht der Öffentlichkeit. Das ist Mutti Aufgabe. Deswegen sage ich, das war auch jetzt für unsere Ehe noch eine Probe. Weil er hat mir zum Beispiel die Schuld zugewiesen, dass ich eben der Erziehung versagt hätte. Nee, ich denke mir, die Männer haben einen größeren Kampf vielleicht noch wie wir Muttis. Und jetzt, wo das alles auf den richtigen Weg geht, jetzt arbeitet er mit. Aber vorneweg, das wollte er nicht so richtig. Wenn, dann eben mit Gegengewalt. Den haue ich mal eine und dann klappt das, wo ich sage, da reißt du gar nichts, da schaffst du nichts. Da haben wir jetzt noch den Vorteil, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und ihr Mann kommt zu mir zum Haare schneiden. Und dann wäscht ihn nochmal anders im Kopf, oder was? Ja, ich habe da meine Methoden, sage ich jetzt einfach mal so, auf diese lockere Art, mit ihm darüber zu reden. Dieses Thema anzusprechen und einfach nur zu sagen, du, pass mal auf, achte eigentlich mal deine Frau, wie die das alles die ganzen Jahre durchgehalten hat, wie viel Kraft die investiert hat ins Familienleben, damit, wenn du das Wochenende nach Hause kommst, ein halbwegs gutes Wochenende hast, sie aber auch, und vom Kindern mit diesen Sorgen gar nicht konfrontiert wirst, damit du in Ruhe wieder rüberfahren kannst auf deine neue Arbeitsstelle und weitermachen kannst. Vielleicht hat das was gezogen. Keine Ahnung. Das ist die Hülse. Apathie ist die logische Reaktion auf das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Apathie ist auch die logische Reaktion dafür, von Wagnissen und Risiken umstellt zu sein. Manchmal denke ich an das Kaninchen. Ein Kaninchen, das vor einer Schlange fixiert wird, hat auch zwei oder drei Möglichkeiten, denke ich, mit der Situation umzugehen. Sich fluchtartig in die Büsche zu schlagen, in die Verteidigung zu gehen und mit den Hinterbeinen zu trommeln, zu treten, was das Zeug hält, oder sich aufzurichten. Steh auf, Kaninchen! Als wärst du ein Marder oder irgendwas, irgendein Tier, renn, lauf, hoppel rum, nimm die Flauschepfötchen in die Hand und mach was, kämpfe, Mann! Meistens bleibt es, wo es ist. Armes Kaninchen. Genau. Tiefgefroren vor der Schlange stiert es zurück, weil all die Möglichkeiten ihm gar nicht durch den Kaninchenkopf gehen, denke ich. Weil ihm nur das Naheliegendste naheliegt. Die verdammt fiesen Augen dieser riesigen, gleich zuschnappenden Kreatur, die es bei lebendigem Leib verschlingen und herunterwürgen wird. Und so macht es gar nichts. Nada. Niente. Aber wer stehen bleibt, verliert. Wer noch nichts macht, hat den Fahrschein für den letzten Zug bereits zerrissen. Wissen wir überhaupt noch, wofür das Ganze? Wissen Sie's? Weißt du's? Weiß ich? Ich weiß gar nichts mehr. Wovon reden wir eigentlich? Die Schlange. Die ist doch eigentlich ein Orkan, der uns längst umwickelt hat. Ein tropischer Sturm. Und wir versuchen nur peinlichst genau in der windstillen Mitte zu bleiben. Das Scheitern tritt ein, weil die Reise zum Ziel wird und endlos. Der Elternabend steht auch an. Hast du den vergessen? Balkonien. Nimm Tabletten, geh zum Arzt und mach den MRT. Er auf seinem Klappstuhl. Aber reiß uns doch nicht in die Scheiße! Starrt auf die Blümchendecke aus Wachstuch. Ich fass es nicht! Darauf eine Kerze, die nicht brennt. Warum sagst du denn nichts? Aber leuchtet mit blau flimmerndem LED. Micha! In der Ecke steht ein verdammter Plastikstorch, bis zur Hüfte, so hoch. Um seinen langen Hals ist wie ein Strick eine Lichterkette gelegt, mit roten Herzchen. Hast du gedacht, das bezahlt sich von alleine? Und dass ein Storch ein fleischfressender Jäger ist, in Sümpfen und auf Feldern. Und neben Fröschen und Fischen, Mäuse und Ratten durchsäbelt. Ja, ich seh schon, der Urlaub fällt flach. Von Maulwürfen mal ganz zu schweigen. Wieder. Schlangen und Aas. Den Großen brauchen neue Schuhe. Ranzes hat die Leine zerkaut. Siehst du sowas überhaupt? Ihre Brüste auf dem Unterarm. Sie lehnt am Geländer. Du hast nur Ärger mit dem. Warum suchst du dir nicht was anderes? nochmal lieben können. Nichts kommt nicht. So wie es früher war. Oder noch nie. Besinnungslos. Ewig. Schwitzen. Ohne Aufstehen. Ohne Nachbarn und die dünnen Wände. Einmal rausschreien bis nach Bagdad, wenn wir kommen. Und starr hier keine Löcher in die Luft! Arbeit. Drinnen im Gefängnis wird auch dasselbe Spiel eigentlich weitergespielt wie draußen. Ja, es ist nur härter. Also ich habe Pflaster gezählt, ne? Also ganz normale Haftpflaster oder Heftpflaster. Und eine große Packung, zum Beispiel 50 Pflaster. So, die zählst du halt ab, ganz schnell. Tust die Packung weg. Und irgendwann kommt die halt und nimmt pro forma irgendeine Packung aus. So, da hast du halt mal 51 Pflaster oder 49. Natürlich gibt das halt einen Minuspunkt, ne? Das wird dann vom Lohn abgezogen. Was kostet eine Packung Pflaster? Zwischen 7 und 15 Euro, es kommt drauf an, was es ist. Also 2 Tage Arbeit wird dir abgezogen? Sozusagen. Oder 3? Für einmal verzählt. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen ihn aus dem Radio. Der Star aus Der Eismann, Hülse! Um es mal klipp und klar zu sagen, Substanzen wie Alkohol und Drogen sind eine ziemlich dumme Sache. Das muss ich mal sagen. Also, ich will euch beim besten Willen überhaupt nichts vorschreiben und nicht befehlen, wie es richtig oder wie es falsch ist, aber an mir sieht man ja das lebende, waschechte Beispiel daran, was alles schief gehen kann. Und bei mir schief gegangen ist. Also, ich habe viel geschwänzt in der Schulzeit, macht es nicht. Wir hatten da so eine typische Clique, so ein Freundeskreis, paar Buddies, Homies und Atzen. Ich war Punk, ja. Also, und da haben wir viel getrunken, viel, also palettenweise Dosenbier und Jägermeister, Kümmel, Pfeffi, auch mal allein Speed, ja. Und da kann jede Menge schiefgehen, was man sein Leben lang bereut, hinterher. Besonders, wenn man sich auf so Wetten einlassen tut. Also, fing's an mit so Wetten. Der sticht sich das auf den Arm, das hat er nicht drauf. Und ob der das drauf hat, der sticht sich also Amok auf den Arm so breit als Tätowierung, ja? Und eines Tages kam es so, dass ich mit meinen Kumpels am Kronenbrunnen saß und der Fels sagt zu Latscher, der Hülse, also das war ich, der Hülse, der hat's nicht drauf, sich Oi zu tätowieren irgendwohin. Also so ein Ding, so ein Punk-Slogan. Wo ich gesagt hab, klar hab ich das drauf. Und wie ich das drauf hab. Und es war so irgendwie so eine Art Leistungsdrucksituation, ja? So ein gruppendynamischer Prozess. Passt ja auf mit den gruppendynamischen Prozessen und so. Also bin ich abgetorkelt und hab gesagt, ihr werdet noch sehen, sag ich. Und ich so abends spät Nacht noch vorm Spiegel stehe und noch eine Dose aufmache, da denke ich, die werden sich noch kaputt ärgern, dass sie mich so klein gemacht haben, ja? Die werden noch dumm gucken, was der alte Hülse so drauf hat, was ich war, ja? Hülse war ich. Und da habe ich dann angefangen, mir Oi zu tätowieren. Oi, Oi. Mit Ausrufezeichen auf die Stirn, was höllisch wehgetan hat. Aber ich habe es durchgezogen. Und wie ich am nächsten Tag aufwach und in den Spiegel guck und den Grind abwisch und den Blutquatsch, bin ich übelstermaßen zufrieden mit meinem finalen Endergebnis. Oi, Oi steht da knallhart und in formschönen Lettern auf meiner Stirn, ja? Also, ab an Kronenbrunnen und da werde ich mit richtig großem Brimborium und Bohai empfangen, ja? Und so. Und mit einmal, ja, ist alles ruhig. Mach dich nackig, du so! Kein Ton mehr. Und der Ascher kommt und sagt, was das ist. Und ich sag, oi, du Mutterschänder, zum Lesen zu dämlich. Und der Ascher sagt, jo, steht da, du Hirni, jo, steht da, du Hirni, jo, jo. Und ich muss sagen, in dem Augenblick ist in mir so eine Art kleine Welt in mir zusammengebrochen. Womit ich dann späterhin auch noch Probleme gekriegt habe, ja? Also, wenn ich zu einem Bewerbungsgespräch geladen war oder irgendwas und ich wurde gefragt, was hat Jojo denn zu bedeuten? Lasst euch da mal eine Ausrede einfallen. Kriegt da mal einen Job und besorgt euch mal einen Termin zum Weglasern lassen ohne Geld, weil ihr keinen Job habt. Ich kann's nur sagen, wie es halt ist. Lasst die Finger davon. Es macht alles kaputt. Das einzige Gute, was ich noch hab, ist, wenn ich in den Spiegel guck und sagen muss, 1A gestochen das. Echt doch, 1A gestochen. Ja. Hülse, unternehmen Sie jetzt nach langer kreativer Pause Christoph Herbig. Hattest du als Kind mal einen Berufswunsch? Ich strebe eigentlich schon immer nach demselben Beruf und ich würde eigentlich schon mich selbstständig gern machen wollen in dem Thema Security. Personenschutz und sowas, das ist das, wo ich halt eigentlich hingehen würde. Wobei ich auch denke, dass meine Chancen dann nicht mehr allzu groß sein könnten. Durch Vorstrafen und sowas. Wie alt bist du? 33. Was? Seit 1. Mai. Ein Kind der Arbeit. Und wie sieht's aus mit Arbeit? Momentan eher schlecht. Ich wollte eigentlich immer im Zoo arbeiten. Also ich wollte immer Tierpfleger sein. Na, zum Beispiel bei Netto, oben bei, hier zum Beispiel Netto-Lacher, ne? Die müssen hier Balletten müssen die machen. Für die LKWs, für die ganzen Märkte. Und wenn die ihre Ballette so und so viel Prozent nicht haben, dann kriegen die ihre Leistung nicht. Wenn es jetzt keine Getränke sind, sind das so und so viele Balletten. Ich sag mal 50 Balletten. Wenn ich die nicht hab, so, dann kriege ich schon mal nicht mein Mindestlohn, sondern wird das nach Prozenten ausgerechnet. So, und damit habe ich ja dann weniger. Und wenn ich weniger habe und nicht meinen Lohn habe, so alles, muss ich dann noch extra noch mal Hartz IV beantragen, damit ich meine Miete zahlen kann, weil es mit meinem Lohn alleine nicht reicht. Von dem, was die sagen, das Selbstgehalt. Schon seit einigen Jahren Rückenprobleme durchs Praktikum damals im Nettolager. Dadurch, dass der dort mit sehr viel Stress arbeiten lässt, kommt man nicht dazu, die Ware so hoch zu heben, wie man es eigentlich sollte. Da haben wir uns halt dort den Rücken kaputt gemacht. Hast du dafür Geld gekriegt? Nee. Bierkästen aufeinander stapeln geht immer schneller als Scheißverbier. Du geht sogar schon der Wettstreit eigentlich in der Firma los oder in den Abteilen so, ne? Dass ja der eine, ich will nur das machen, weil ich ja weiß, ich kann dadurch mehr Geld verdienen. Und der andere, oh, wenn ich den ganzen Tag das mache, muss ich sehen, dass ich überhaupt meinen Mindestlohn überhaupt schon mal zusammenkriege. Ne? Und somit geht er schon überhaupt schon unter den Leuten schon der Clinch los. So. Der Ehrgeiz, ey, ich will nur hier am Lehrgut sein, damit ich ja mehr Kohle mache, als wie der andere, der nur hier in der Kühlbox ist oder so. Ne? Und dann kommt ja noch das Nächste, die Selbstangestellten von Netto, die fahren ja sowieso mit Nase oben rum, weil die kriegen ja die Kohle in den Arsch gebuttert. Die haben noch Headsets dran, nicht wie die anderen, die per Zettel gucken müssen, was muss ich jetzt auf die Palette draufhauen, ne? Was brauche ich, wie die anderen, die kriegen es ja ins Play per Headset gesagt, hier, die da gemütlich rumfahren. Ne? Und dann geht da oben ja auch noch nur Klitsch und Streit los. Also das habe ich dort so miterlebt. In deinem Alter, Rücken, solltest du mal zum Arzt gehen. Sollte ich. Nein. So, nochmal zur Frage, wie wirkt Christel? Na, umgelernt habe ich dort, was habe ich gemacht? So, ich habe Trockenbau, da war Fliesenleger und hat so Hausmeisterservice und Bau. Und ich habe Trockenbau gelernt mitgehabt und ich habe Traversen mit aufgestellt. Ne? Also alles eigentlich. Fliesen mitgelegt und Trockenwände hochziehen und so ein Zeug halt in Österreich halt. Das habe ich mitgemacht und denen geholfen halt. Ja, das waren schon früh angefangen bis abends, spät in der Nacht oder so, mal unterschiedlich. Na, um 7 Uhr anfangen bis abends um 10 Uhr war das schon mal nicht so ohne. Also kam schon öfters mal vor, aber das war okay. Warum habe ich Christel konsumiert während der Arbeit so? Ich habe das aus verschiedenen Gründen gemacht. So, erstens, um mich überhaupt auf die Arbeit zu konzentrieren, damit ich den ganzen anderen Scheiß, den ganzen Druck, den ich eigentlich habe, erstmal vergessen kann. Weil sonst mir nur der Kopf geplatzt wäre. Und mit dem Zeug, da kann man sich, wenn es halbwegs, da fährt man Schiene, na klar, man fährt irgendwie Schiene, aber man kann sich auf was konzentrieren. So. Ich penne nicht so, ich kann länger wach sein. Na, das zwar übelst auf den Körper geht so und auch abbaut, so, das ist auch klar so, aber man ist ja wach halt, man schläft da nicht ein, ne? Bis halt die Wirkung nachlässt, na klar. Und dann kommt aber das alles dann doppelt und dreifach rein halt so, ne? Die Müdigkeit und die Leistung, die weg ist so. Wenn ich da nicht weitermache so, dann ist Sabbat halt, das ist ja scheiße. Geht ja nicht, also muss man ja. Gedichte eines alternden Punks, Nummer 2. Das große hoch, das kleine runter. Du hängst Wäsche auf. Im Hintergrund wie unterm Schädeldach das Wummern der Musik. Ein Lichtstrahl ergießt sich aus deinem Herzen. Volle Lotte, dass es bebt. Gut. Wie soll Moos mich betten? Was soll die Rente retten? Schlagen sie zu? Mein Leben war ein Outlet-Store. Vertrank mit Callcenter-Idioten mein letztes Stündlein, das morgen doch nicht naht. Schritte deiner Frau, das T-Shirt deiner Tochter, rosa und mit Totenkopf. Wohin damit? Zusammen mit dem Schlagzeug war es ein Geschenk. Wir fanden, das passte. Obwohl, nee, das war jetzt voll scheiße. Und jetzt dreht sie fieserweise den Punkrock leise. So leise, dass ich im ersten Moment denke, der ist für immer weg. Und wie die Gladiatoren in der Arena einmarschierend, schon tot. Aber der Punkrock ist nur so verdammte, verpisste, scheiße leise von ihr gedreht worden. Ich schnapp mir gleich das Stethoskop, das wir unserem Kind... A priori. Gut. A priori für diverse altersgemäße Doktorspielchen geschenkt haben. Und knall mich mit dem Ding vor die Anlage. Und zieh mir, sobald das T-Shirt hier eine freie Stelle findet, so unsagbar dermaßen laut rein, warum das Urschreigestein von Sänger meint, dass Ehrlichkeit stinkt. Hey! Ja, wir waren öfters hier. Haben auf den Tisch auch oft konsumiert, muss ich sagen. Zack, warst du drin halt jeden Tag. Immer nur darum gekümmert. Und ja, alles andere vernachlässigt, so bitte. Bis es dann halt eng wurde mit dem Geld und dann hat man halt so gedacht, ja, wie könnte man das machen? Ja, das tun wir verkaufen. Weil meine Überzeugung war halt, für das Zeug nie Geld zu bezahlen, ne? Ja, und so hat es dann angefangen mit erstens finanzieller Unabhängigkeit, bitte. Und halt, ja, mich nur noch in die Kreise zu bewegen und nur noch mich darum zu kümmern, sozusagen. Da habe ich das Zeug dann verkauft, ja. Ich weiß gar nicht, mein Handy, es ging alle 5 Minuten hat das geklingelt. Alle 5 Minuten kam hier jemand hoch und es wurde runtergegangen, dann kam der nächste und dann. Meistens haben wir dann immer mal gefragt, ob man es auslegen kann oder haben halt auch probiert, irgendwelchen Plunder loszuwerden. Also haben dann halt Laptops gebracht oder was weiß ich, das kam halt auch oft vor. Also bei mir war es öfters so der Fall, dass ich, sag ich mal, mein Kapital dann in irgendwelche Sachwerte hatte, weil die Leute nicht bezahlen könnten. Und dann saß ich da und hatte selber kein Geld und ja, aber hier irgendwelchen Plunder, so. Das verkaufst du dann halt auch unterm Wert. Hast du Leistungsdruck gehabt dann? Ja. Das war, na, das kann man so sagen, du bist halt ständig im Geschäft, ne? Du willst halt ständig, es ist auch wie eine Art Sucht, kann man schon sagen, dass man halt ständig irgendwie das machen muss. Man bildet sich halt auch teilweise ein, dass man halt wirklich, ja, das muss ich jetzt abklären, weil das ein gutes Geschäft ist und bla bla bla. Ja, das sind halt. Also du warst dann auch süchtig nach deiner Arbeit, kann man sagen, das war deine Arbeit? Kann man so sagen, ja. Also warst du so eine Art Workaholic in deinem Bereich halt? Ja. Du hast halt gar keine sozialen Kontakte mehr. Du hast halt nur noch sozusagen die Junkies, ne? Und das Erschreckende ist halt, egal was dir passiert, ich kann ein Auto anfahren. Du schreibst denn das sogar, dass du im Krankenhaus liegst. Ne? Und die fragen dich halt wirklich trotzdem noch, ob du denen noch ein 20 geben kannst. So lustig wie es ist, aber so ist es. Vorne hab ich auch schon mal eine Kupferrinne abgemacht. Schlimm, du hast schon überall sowas gemacht. Überall, ja. Ja. Wo die Pfeilrohre aus Kupfer sind, da wird geschraubt. Egal welche Uhrzeit, Tag und Nacht. Auch tags? Ja, tagsüber auch, ne? Ja. Aber jetzt natürlich nicht an solchen Häusern. Da geht man dann halt in alte, verlassene Gebäude und tut dort halt Kabel rausmachen. Abisolieren, so eher die Fallrohre, dann das war halt eher so meine Spezialität in der Nacht halt. Ja. Also weil das ist ja bares Geld, was an der Wand hängt. Ja, Dreistigkeit siegt halt, ne? Dreistigkeit siegt, ja. Hat dir da deine Ausbildung weitergeholfen? Deine Berufsausbildung? Nee, dafür brauchen wir eigentlich keine Ausbildung. Aber es ist halt auch eine echt scheiß Arbeit, eine schweißtreibende Arbeit. Und man kriecht in Kabelschächten rum oder muss irgendwo in die Höhe klettern oder was weiß ich und alles, aber man schreckt da halt vor nichts zurück in dem Moment. Braucht man halt das Geld und das sieht man halt dann auch. Ist mal was passiert? Ja, es kam schon mal vor, dass man halt ein Kabel angeschnitten hat, wo noch Saft drauf war. Und dann gibt's halt einen kurzen Funken und dann muss man halt einfach energisch dann weiter halt rangehen, ne? Ja, weiß ich nicht, wie das ein professioneller Elektriker sehen würde. Das weiß ich auch nicht. Ich hab's versucht, diese Frau anzurufen. Am Montag kam das Schreiben rein. Müssen Sie mit weiteren Vollstreckungsmaßnahmen rechnen? Heute ist Freitag. Ich hab's die ganze Woche versucht. Kenn die Nummer schon auswendig. Was sollte ich denn machen? Ja, meinen Chef runterputzen? Wenn ich noch einmal den Wiener Walzer durch ein Telefon höre, steche ich mir die Ohren aus. Ich hab's Ihnen 10-mal gesagt. Geht ihr nicht an Ihr verdammtes Telefon? Weißt du was? Lieber nicht. Doch, wir fahren jetzt einfach hin. Ich weiß gar nichts mehr. Kontoauszüge nehmen und mit. Ich will auch nichts wissen. Hopp, Micha, sag ich. Es geht los. Oh, es ist ein Haufen Hitze. Quälen uns durch den Berufsverkehr. Kannst du nicht ein bisschen auf die Tube drücken? Arschlecken, was bringt das denn? Ja, genau das. Ja, genau was. Es bringt nichts, Francis. Ja, genau, ja? Das ist dein Problem. Hab ich einen scheiß Panzer, ja? Kann ich hier einfach drüber rollen? Wir stehen, die stehen. Ja, alle genau. Stehen wie die Bekloppten hier rum, ja? Ja. Kaum Möbel zu Hause, aber Kreisverkehr. Scheiß Kreisverkehr. Wir sind zugeschissen damit. Genau das ist dein Problem. Ja, was denn? Was bringt der Kreisverkehr, der Kreisverkehr? Die wissen doch nicht, dass dein Chef dir hab doch versucht, die anzurufen. Woher wollen die denn das wissen? Ich hab versucht. Dreimal, woher, hä? Mir erzählst ja auch nichts. Ey, dreimal, viermal, ich hab's versucht, ja? Wie oft denn noch? Du hast es doch auch versucht. Und ich hab's dir erzählt. Ja, wann denn? Ich hab's dir erzählt. Ja, als der Karren schon im Dreck war. Als überhaupt nichts mehr zu verheimlichen war. Warum machst du Ey, das? Weißt du was, du kannst mich mal. Ja, liebend gerne. Ich hab doch nicht faul in der Ecke gelegen und wurde fürs Nichtstun bezahlt. Ich hab doch geackert, ja? Ich hab doch geackert. Ich hab's doch versucht. Ja, du hast versucht, deine Ruhe zu ja, haben. Ja, und was ist falsch daran? Das ist nicht reicht. Oh ja, ich muss auch noch aufgeschlossen und redebereit sein. Tiefweg und bla bla bla bla. Ja, ab, bitte. Ey, wenn das die Welt ist, ja, dann bin ich vielleicht nicht geschaffen. Micha. Ich hab keinen Bock so zu tun, ja, als ob. Wozu denn, ja? Damit noch mehr scheiß Hirnamputierte ihren geistigen Durchfall jetzt in die Landschaft. Zieh da rüber! Ja, Mann! Es gab eine Zeit, da hab ich gewusst, wer ich war. Da blockiert ein Bus die Fahrbahn! Ey, spinnst du? In voller Länge quer über die gesamte Straße! Verpiss dich da! In 5 Minuten noch ein Gesicht. Guck mal, jetzt! Was? Ja, guck mal! Was jetzt? Was ist los? Oh, was für ein cooler Typ, der Busfahrer! Ja, geile Scheiße, stimmt. Lehnt er sich einfach zurück, guck mal. Ey, voll die Fachkraft. Der hat die Ruhe weg, ey. Aber sowas von, ey. Und es gibt's doch nicht. Oh, Mann. Ach, du Scheiße. Du warst in Haft wie lange? 3,5 Jahre. Ich habe irgendwas von länger gehört. Naja, zwischendurch war ich auch nochmal in Haft. Vorher. Ah. Also mal drinnen, mal draußen. Dann 3,5 Jahre am Stück. Und dadurch Wohnung weg. Deswegen bin ich hier. Okay. Und wie kamen deine Kriminalitätssachen zusammen? Alkohol macht halt mutig, leichtsinnig. Und dann kommt eins zum anderen. Was hast du für Mist gebaut, dass du in den Knast gekommen bist? Das war beim Kollegen in der Wohnung. Und wir haben den Film Hooligans angeguckt. Und der saß dann da und hat, ja, ich weiß nicht, ob ich das im Radio sagen darf, der hat gesagt, ja, ich habe deine Mutter am Lidl gesehen, die lässt dich von Groschen anpissen. Ja, und da habe ich das Messer aus der Küche geholt, habe mich hingesetzt, habe das Messer hinterm Rücken versteckt, habe gesagt, das soll das bitte wiederholen. Das hat er getan und dann habe ich das Messer genommen und dem unten reingestochen. Und ich habe mich auf die Couch gesetzt, habe mein Bier weiter getrunken, habe Fernsehen geguckt und die Jungs haben sich halt um den gekümmert. Wie gekümmert, was haben die gemacht? Naja, also die sind mit dem ins Bad, weil er ziemlich stark geblutet hat. Die haben dann den Krankenwagen gerufen. Dann hat das Krankenhaus alleine Anzeige gemacht, wegen Körperverletzung. Da war die Polizei dann da. Dann am nächsten Tag kam die Polizei an die Brücke, haben gefragt, ob wir denjenigen kennen. Haben wir gesagt, natürlich nicht. Aber irgendwann, weiß ich nicht, bin ich zusammengebrochen und habe dann gestanden, sozusagen. Ja. Nach einer schnapsgeschwängerten Nacht. Karzinome in der Prostata. Haben Sie keine Angst, die Methoden sind modern. Die Motten in meinem Zimmer, sie warten hinter verstaubten Buchstaben, Bildern, Plakaten, ungezählten falschen Eiden aus der analogen Zeit, als die Bestnoten für Wölfe wenigstens noch den Spott des Klassenclowns heraufbeschworen. Ich starre ins Nichts oder denke an meine Rente. Ja, ich war auf Entgiftung. Danach war halt eigentlich gleich im Anschluss Therapie geplant, aber das hat von den Formularen und alles und das ganze Prozedere mit der Krankenkasse und so hat das halt alles nicht hingehauen. So, jetzt bin ich halt erstmal in Arbeit. Das ist eigentlich ein ziemlich beschissener Moment und ich habe ziemlich oft die Tage, wo ich sage, ey, wann geht denn das ja endlich mal vorwärts? Oder wann geht's denn endlich aufwärts? Oder was verbessert sich denn gerade? Ja. Und ja, ich sag mal halt auch viel. Ich hab momentan viel mit Depressionen zu kämpfen, wo ich sag, ja, ey, du warst eigentlich mal fröhlich, du warst eigentlich mal, dich könnte eigentlich mal nicht so viel niederschlagen. So, aber manchmal sind es die kleinen Momente, wo ich mir sage, ey, ist alles scheiße eigentlich. Aber so ist es eigentlich, also so ist es nicht. Ne? Man sieht es nur so. Ich versuche zu überleben und wichtige Ziele, wie zum Beispiel meinen Sohn besuchen und alles Mögliche und ein bisschen Schulden tilgen, das ist halt gerade, sind halt gerade meine momentanen Ziele. Ja. Die Schlange. Die ist doch eigentlich ein Orkan, der uns längst umwickelt hat. Ein tropischer Sturm. Und wir versuchen nur peinlichst genau in der windstillen Mitte zu bleiben. Das Scheitern tritt ein, weil die Reise zum Ziel wird und endlos. Ich weiß gar nichts mehr. Gott, wovon reden wir hier eigentlich überhaupt? Nee, komm, genug gekitscht. Weißt du was, mir lassen's. Was ist denn jetzt abgebrochen? Na, außerdem, du musst dazu sagen, eine Schlange reagiert auf Wärme und Bewegung. Der Karnickeltrick ist Tarnung durch Nichtstun. Was mir persönlich schlauer erscheint, als das zu machen, was du machst. Was mach ich denn? Du redest. Du redest doch auch. Komm, wir machen jetzt Schrott, weiter. Du redest Schrott. Ich red Schrott. Ja? Warum reden wir nicht von Crystal Meth? Wir reden doch von Crystal Meth. Nein, ist doch geil. Crystal Meth, geiles Thema. Aber hat das schon mal jemand geschnallt in deiner ADHS-gestörten Mickey-Maus-Welt hier? Kaninchen im Auge des Orkans. Nimmt mal einer den Hall weg. Welcher Hall? Wir machen jetzt weiter. Aber womit? Mit deiner Kitschkacke? Das ist kein Kitsch! Natürlich ist das Kitsch. Wieso ist das bitte Kitsch? Was ist das? Rebellion oder was? Machen wir hier Protestsongs. Alle macht den Räten. Brecht dem System die Gräten. Du, später gibt's heute Abend noch eine Demo. Warum gehst du da nicht hin? Ach nee, das ist ja nicht Protest. Das ist ja Kunst. Kaninchen, mal zu, ich fass es nicht. Das ist meine Wirklichkeit. Oh, alles klar, deine Wirklichkeit. Du bist Sprecherjunge. Deine Wirklichkeit interessiert nicht. Eben. Ja. Jedem da draußen geht's genauso. Also gut. Ja, was wollen die denn da draußen hören? Die Basics, die Fakten, Mann. Ja. Alles klar. Hallo, was wollt ihr hören? Wollt ihr Kaninchen-Scheiße oder Fakten? Hä? Methamphetamin heißt das. Ist ein Derivat vom Amphetamin. Ja. Wie heißt das noch? Eis, Jabba, also, Pico, Jabba, Pico, C, die oder? Basics, Mann. Was kostet's? Wie knallt's? Ja. Ist das neu? Die Leute haben Fragen. Kann ich mal durch? Entschuldigung. Hallo. Ach, die Leute haben Fragen. Stimmt es? Nicht so laut. Stimmt es, dass die Leute die Zähne da ausfallen? Leute! Das ist ein Tonstudio hier! Andere Leute müssen fertig werden! Ich hab Deadlines, du Assi! Ganz einfache Basics und Fakten. Du hast doch sonst zu jedem Furz eine besserwisserische Anmerkung parat. Ah, jetzt fällt da auch schon wieder was ein. Ich seh's doch. Ungern. Was? Sag! Weißt du, was ich die ganze Zeit hören musste? Was denn? Geraune. Ah, das Wort existiert in deinem Sprachschatz, ja? Ja, das existiert so. Und ich war noch nicht fertig. Das Thema ist nicht Crystal. Sondern was? Abhängigkeit. Ruhe da draußen! Du willst es vermischen, die Themen. Ihr tickt doch nicht ganz sauer! Ja, ich kann... Die sind vermischt. Leistungsdroge, das ja, klingt so schön. Leistungsdroge. Arbeit. Die Leute nehmen es für die Arbeit. Ja, ja, die haben keine Arbeit. Kann ich mal kurz durch? Entschuldigung! Die haben keine Arbeit, die meisten. Die Abhängigen, mach die Augen auf. Und das ist mit den wenigen. Ja, wen kümmern denn die? Mich. Davon höre ich nichts. Du kannst nicht ein Thema nehmen und ein anderes Thema nehmen und die einfach miteinander vermanschen. Mit der Arbeit fängt's doch an. Heiße Schokolade oder Cappuccino? Schwarz, ich nehm's. Und ohne Arbeit, ey. Oh Gott, schwarz, schwarz, Arbeit ist so, so doppelbödig. Was ist denn das hier? Salatbar! Ich, wieso Mach kann ich... Platz da, du Lappen! Ich kann nichts dafür, dass du dich hier aufregst. Ja, du kannst aber was dafür, dass ich mich aufrege. Wieso kann ich das nicht vermischen? Erklär's mir. Weil du mir auf den Sack gehst, Alter, mit deinem verschwurbelten Scheißdreck. Jetzt tust du so, als würdest du dich total engagieren und so. Aber erstens versteht es keine Sau, weil er sich ja so scheiße poetisch ausdrücken musste. Kaninchen! Und zweitens wischst du doch damit auch bloß die Karriereleiter hoch. Ah, ganz ja, da oben, das ja? ist dein Problem, ich verstehe. Was ist Weil Problem? Ich die Karriereleiter hoch will. Das ist ein Hanebüchener, an den Haaren herbeigezogener, pseudokritischer Politpopanz, den du als Kunst verkaufst. Ich hätte gern auch einen Kaffee. Dann will ich halt die Karriereleiter hoch. Und dann? Dann bist du ein Arschloch. Morgen. Halt mal den Kaffee. Arbeiten die immer hin? Ich hätte gerne auch was vom Kuchen. Ja, und ich hätte meinen Kaffee gerne ohne Milch, so wie ich es gesagt habe, Alter. Schwitze ich ägyptisch oder was? Diesen scheiß Kaffee oder halt die Klappe! Verpisst euch, andere Leute wollen auch was trinken hier! Du Depp! So wie ich die Sache sehe, sieht die Welt einfach so aus, dass die einen sich nicht von Arbeit retten können. Das sind die, die du meinst. Ja. Die Erfolgreichen, ja? Genau, das sind die. Die müssen dopen. Und ja. Vielleicht machen sie es. Na und? Ja. Die halbe Welt dopt sich. Es gibt Brillen, da kannst du deine E-Mails beim Autofahren checken. Eine Geschichte drüber erzählen. Ja, machen wir mit. Wir machen doch alles mit. Ja. Und dann? Dann gibt's noch die anderen. Mhm. Die Nutzlosen. Das Pack. Hier, räum den Müll auf. Wir denken uns schon die nächste Tätigkeit für dich aus. Und Crystal ist einfach auf dem Markt. Wie Alkohol. Hast du da mal dran gedacht, wie viele Leute sich zusaufen, weil sie Stress haben? Hast du? Nein, ja, hast doch. Du natürlich ja, nicht. Ja doch, natürlich habe ich das. Und was ist, wenn ich einfach mit meinen Unzulänglichkeiten hausiere? Was? Hausieren mit Kaninchen oder was? Hey! Ich war noch nicht fertig! Und außerdem wollte ich hier... Hör mal zu! Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren den ganzen Tag! Wie soll ich denn überhaupt zu irgendwas kommen, wenn ich den ganzen Tag auf deine scheiß Stirn starren muss? Ja, weißt du, was das für ein Terror ist? Den ganzen Tag so zu tun, als wäre da nichts! Als würde da nichts stehen! Als wärst du ein ganz normaler Typ! Ich hab schon mit anderen Kollegen gearbeitet! Ja, ich hab mit Walter Steinbacher gearbeitet! Mit Christoph Herbrich hab ich gearbeitet! Aber sowas wie dich hab ich noch nie erlebt! Du scheiß Altbank! Geh doch wieder Flaschen sammeln, du asoziales Pack! Kann ich immer durch? Ja, guck nicht so blöd, du Wichser! Schlaft ein, verbrannte dieser Erde, die stets zum Unmut niemand zwingt. Das Recht, wer kennt's in weiter Ferne? Schlummert, kümmert's, wen was bringt. Satt am Tisch der Bedränger, Herr der Müden, schlaf doch endlich ein. Ein Nichts zu sein, das geht auch länger. Der Eismann! In den Rollen: Hülse! Georg Kammerer. Bert! Sergej Lubitsch. Francis! Anita Vulesica. Micha! Richard Barenberg. Alterner Punk! Ira Göbel. In weiteren Rollen: Aziza Schwen und Lara Fangmann. Text und Regie: Dirk Lauke. Ton! Fabian Lackers und Simon Hückstedt. Musik und Komposition! Bernhard Raser und Ira Göbel, alias Ira Atari. Schnitt und Sounddesign! Fabian Lackers. Geräusche! Olaf Simon. Mischung! Henrik Cordes. Studio! Studio Brot. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, mach. Natürlich die Glückssuchenden aus Merane! Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks, Köln 2015. Redaktion! Georg Güren.